Franz Ferdinand, dessen Wille es war, ein starkes Österreich zu schaffen, musste also fallen. Hatten die Freimaurer mit schwächlicheren Fürsten aufgeräumt, siehe Portugal, so war ihnen ein starker Monarch erst recht der Inbegriff allen Abscheues. Darin sind sich die führenden Freimaurer der ganzen Welt einig, wenn auch vom bloßen Wunsche bis zum Entschluss und vom Entschlusse bis zur Tat ein gewaltiger Abgrund klafft. Der Grand Orient de France, welcher im Sarajevoer Prozess als geistiger Urheber und Anstifter des Mordanschlages entlarvt wurde, besaß nun diesen Willen zur Tat, was bei seinen Anschauungen gewiss zu begreifen ist. Von allen, die noch gestürzt werden sollten, war der Habsburger Thron zunächst in Aussicht genommen. An den greisen Kaiser Franz Josef getraute sich freilich infolge seines ehrfurchtgebietenden Alters niemand mehr heran. Dieses hohe Alter und natürlich auch seine Abgeschlossenheit schützten ihn vor Mordanschlägen. Wie man aber in freimaurerischen Kreisen über derlei Attentate gegen gekrönte Häupter im Allgemeinen und über solche gegen die Habsburger im Besonderen dachte, das wissen wir sehr genau aus der Rivista Masonica Italiana, dem amtlichen Logenblatt des Großorients von Italien. Dieses Blatt feierte noch im Jahre 1914 den Bombenwerfer Bruder Wilhelm Oberdank als Helden und Märtyrer, weil er 32 Jahre vorher, also 1882, sein junges Leben dem Vaterland zum Opfer gebracht hatte. Und damals hatte es sich um denselben Kaiser Franz Josef gehandelt. Dass also die führenden Freimaurer bestimmter Länder den Wunsch und Willen besaßen, den Thronfolger aus dem Leben zu räumen, kann ernstlich keinem Zweifel begegnen. Es fragt sich nur, ob die Häupter der deutschen Freimaurerei darum gewusst haben oder nicht. Hier kann mangels schriftlicher Urkunden nur folgerechtes Denken zu einer richtigen Beurteilung der Sachlage führen. Fest steht nun einmal, dass die belgischen Freimaurer, das heißt zumindest deren oberste Führer, von der bevorstehenden Entthronung König Manuels von Portugal genauestens unterrichtet waren. Wir waren Wissende, wir besaßen das Geheimnis dieses ruhmvollen Ereignisses, heißt es im amtlichen Bericht des Großorients von Belgien über die Revolution in Portugal. Fest steht weiters, dass vor der Ermordung König Carlos von Portugal und seines ältesten Sohnes, des Kronprinzen, im Februar 1908, der Großkommandeur und Großmeister des portugiesischen Großorients, Dr. Sebastião de Magalhães Lima, in Paris weilte und dort am 19. November 1907 in der Loge Kosmos einen Vortrag hielt über die bevorstehende Errichtung der portugiesischen Republik. Der ihn betreffende Teil der Tagesordnung ist nun so überaus lehrreich und bemerkenswert, dass er hier in vollem Wortlaut wiedergegeben sei. Feierlicher Empfang des sehr erhabenen Bruders Magalhães Lima, 33. Grad, Großmeister des Großorients von Portugal, durch den höchst leuchtenden Bruder Moses, Mitglied des Bundesrates der Großloge von Frankreich. Vortrag über das Thema Portugal, Niedergang der Monarchie, Notwendigkeit des republikanischen Regimes, die Errichtung der Republik. Also, etwa 10 Wochen vor dem Mordanschlag auf König Carlos wird vom sehr erhabenen Bruder Magalhães Lima, 33. Grad, der Niedergang der Monarchie bereits vorausgesehen und vorausgesagt. Hatte der bekannte Gegner der Freimaurer, der französische Abbé Turmentin, demnach recht, wenn er daraufhin die Königsfamilie warnte und die Befürchtung aussprach, dass in kurzer Zeit König Carlos des Thrones entsetzt, vertrieben oder hingerichtet werden würde? Und weiters, hatte der Abbé Turmentin recht, wenn er nach Eintritt dieses Ereignisses die Brüder unverblümt des Königsmordes anklagte? So viel steht auf jeden Fall ganz außer Zweifel, dass sich die führenden Brüder von bevorstehenden Ereignissen rechtzeitig unterrichten, dass also die Geheimnisse gegenseitig ausgetauscht und Hilfe und Unterstützung in einzelnen Falle gegenseitig zugesichert und gewährt werden. Wenn aber nun feststeht, dass der Großorient von Frankreich oder allenfalls die Großloge von Frankreich, eine solche Verwechslung wäre bei Zeugenaussagen ganz gut möglich, dass also eine der beiden freimaurerischen Körperschaften die Ermordung Franz Ferdinands beschlossen hat, so ist sehr wahrscheinlich, dass auch andere Großlogen oder wenigstens ganz bestimmte Personen von diesem Willensentschluss Kenntnis erhalten haben. Bei den internationalen Beziehungen, die gewisse Elemente nun einmal besitzen, ist es außerordentlich naheliegend, dass gewisse führende Freimaurer auch im Deutschen Reiche Kenntnis von den bevorstehenden Ereignissen gehabt haben, das ja nach dem Almanach der Madame de Thèbes ganz bestimmt eintreten musste, und zwar noch in der ersten Hälfte des Jahres 1914. Wenn der höchst leuchtende Bruder Moses rechtzeitig von dem portugiesischen Ereignis Kenntnis erhalten hatte, warum soll dann der hochehrwürdige Bruder Kohn von den bevorstehenden tragischen Ereignissen im österreichischen Kaiserhause keine Kenntnis erhalten haben? Es ist in hohem Maße befremdend, dass gerade in der kritischsten Stunde ein Christ sich an der Spitze der deutschen Freimaurerei befand. Und es ist im höchsten Maße auffallend, dass gerade unter dem Vorsitz dieses christlichen Bruders und Großmeisters Kohn ein Beschluss gefasst wurde, der nach dem, was eingetreten ist, einer Rückendeckung der serbischen Meuchelmörder gleichzusetzen ist. Aufklärung tut hier dringend Not, und es ist Sache der deutschen Freimaurerei, diesen schweren Vorwurf, der sich gegen ihren ehemaligen Bundestagspräsidenten Kohn richtet, zu entkräften und dessen Schuldlosigkeit, wenn dies überhaupt möglich ist, außer Zweifel zu stellen.